Das ist das Snippet zu meinem dritten Soloalbum, Auge des Tigers. Let's go! Ich habe zu spät gemerkt, dass das Leben dir keinen Wecker stellt, bezahlte für die Fehler, doch bekam dafür kein Wechselgeld, weil keinem Mensch das Leben hier im Dreck gefällt. Schwimmen wir gegen den Rest der Welt. Mit den nächsten Zeilen möchte ich nicht auf wichtig tun. Die nächsten Zeilen sind kein Business-Move. Ich schließ das Buch, Geschichten werden neu geschrieben. Wofür mich Leute lieben, ich bin mir treu Warte, geblieben. Warte, Bruder, lass uns dir noch ein bisschen vom Refrain zeigen. Du willst an dein Ziel, dann beweg dich. Bevor es zu spät ist, der Zeiger dreht sich. Und heute steigst du auf zu einem Sieger. Das hier ist das Auge des Tigers. Yeah. Ich schwör's dir, dieses Album ist ein Meisterwerk geworden. Und niemand kann was dagegen sagen. ADT, das hier ist das Auge des Tigers. Ich plane heute mit paar Akas verbrechen, Drive-By. Willst du dich mit dem Punisher messen? Ich trag Bares und Ketten, fahre zum Treffen. Das letzte, was du siehst, ist mein Zahnpasta-Lächeln. Yeah, Deutschland hebt dein Glas hoch. 47166 ist der Barcode. NATO, Baller war los wie die NATO. Sehr am Bahnhof, Rapper grad tot wegen Parflow, Schlaghaus, K.O. Fahr im Lago, Farbe Cabo. Handel mit Gras, Koks, King in der Stadt, so wie Pablo. Mein Schmuck ist wie Farid, ich will 18 Karat holen. Duisburg. Egal was der Richter gibt, ich zeig ihm den Fickerblick. Ein paar Jahre sind gar nichts, um Bares zu stapeln und für mich kein Hindernis. Niemals. Egal was der Richter gibt, egal was der Richter gibt, egal was der Richter gibt, egal was der Richter gibt. Gewaltige Promophasen, Steine am Chronographen. Mit einer Line finanzier ich die Bereifung vom roten Wagen. Keine Zeit wird totgeschlagen, Farid Bang machte eins. Banger Musik, Unikat wie dein Studentenausweis. Deine Bitch hat eher einen korpulenteren Style. Klär deine Sis, bei Stress hab ich die Großcousins mit dabei. Aber deine Sister klammert und hörst du aus dem Schlafzimmer Gestöhne, schreist du so wie bei den Dinos, nicht die Mama. Ich drück die 140 in die Luft und atme aus. Fralle eine Viertelmillion für Mamas Haus. 100.000 für den Mercedes im Matt und trotzdem nur ein Fuffi für deine Perle heute Nacht. In meinen Augen bleibst du immer ein Sidechick. Ich komm mit dir hoch, aber Baby, ich bleib nicht. Takeover, Daytona, Geld über Schlampen. Denn ich bin Strader oder Compton. Geh auf die Bühne voll auf Vodka um 10 vor 10 und schrei dort rum wie ein Rockstar mit Kehlkopfkrebs. 87 Kilo, ich bin massentauglich. Wir lieben Rot, aber hassen Blaulicht. Wenn ich will, streck mein Label 100.000 vor. Gebe der Bedienung so viel Trinkgeld, sie hat ausgesorgt. Ihr habt lange gewartet auf ein Feature mit Kollega. Und hier habt ihr es. Viel Spaß. Mein Konto vervierfacht, die Rolex Saphirglas, die Bentley Felgen Chrom, die Amato Klavierlack. Aber ich will mehr, mehr, mehr. Ich will mehr, mehr, mehr. Ah yeah, Multimillionär. Sportkarren, Goldbarren, Willen an dem Meer. Am Kühlergrill ein Stern, am Kühlergrill ein Pferd. Aber ich will mehr, mehr, mehr. Ey yo, reden ist sinnlos, ich bin Multimillionär. Rapper, du stehst nicht mit beiden Beinen im Leben. Flamingos, ich pop dein Girl so oft, kriegst du sie auch mal ins Bett, dann behauptest du frech, du hättest mein Girl gepumpt. Ich komm im chromfarbenen Lexus, bei Mondschein mit Schreckschusspistolen und es geht ne ganze Großstadt in Deckung. Du hörst die Bullen funken, Mayday, jetzt holt ihn endlich. Gegen mich schmeckt Mayweather bodenständig. Ich hab die Day-Date am Handgelenk, ein Leben zwischen Playmates und Straßengangs. Ich mach Battle Rap wie Mock, du bist so uninteressant, dass sogar Rap-Update dich blockt. Gib mir noch ein Glas, bitte bremst mich nicht ab auf meinem Weg zu einem menschlichen Wrack. Bitte lass mich. Doch sie sagen, es ist spät, düst jetzt ab, also finde ich den Weg in die verregnete Stadt gerade. Chillte ich im Club mit Don Röschen und jetzt rieche ich den Duft frischer Brötchen. Sehe Menschen an der Bahnhalte stehen, die gleich arbeiten gehen, doch wir sind noch lang nicht am Limit. Ich hab zwar immer noch keinen Bausparvertrag, doch kann von mir behaupten, ich hab mir mein Traum wahr gemacht, yeah. All diese Rapper hätten's auch gern geschafft, doch sind Schauspieler, ihnen fehlt die Aussagekraft. Zweimal auf eins, der Mercedes im Matt, doch ich habe das Gefühl, ich werd dafür gehasst. Ich versteh eure Wut, denn ich kam aus dem Nichts. Ihr müsst drei Alben machen, damit ihr verkauft wie ich. Heute ist es mein Beruf, Rapper am Mic zu fronten. Damals bauten wir uns selbst unsere ersten Hi-Fi-Boxen. Kein Belz davon, Nike, ich war selten daheim. Sie sagte, dass sie zu mir hält, jeder Zeit, doch war dann weg, weil das Geld nicht mehr reicht. Ja, auch ich hab gekifft, zog das Haze in mich rein. Meine Welt brach in zwei, doch ich bin ein Kämpfer. Ich weiß, wie man aufsteht, weiß, wie man einsteckt und weiß, wie man drauf geht. Ich hab's geschafft, für das Ghetto kredibil zu bleiben und trotzdem für den Echo nominiert zu sein. Finde den Weg, dieses Leben ist keine Taxifahrt. Du denkst, du kannst es auch, ja, dann mach's mir nach. Ich bin fake, dann beweis mir, was du kannst. Drück du die 140 Kilo Eisen auf der Bank. Und wenn du denkst, ich kenn nur Groupies und Fitness-Tipps, dann nimm mein Beat und zeig du mir, was Hip-Hop ist. Die Felgen sind poliert, der Wagen ist gewaschen. So kriegen mich die Leute auf der Straße nicht zu fassen. Farben, die verblassen, ich werde fast verrückt. Denn diese Scherben brachten Glück, doch haben Narben hinterlassen. Trip. Denn diese Narben sind für immer. Diese Narben sind für immer. Und ich hab jahrelang gekämpft. Und ich hab jahrelang gekämpft. Siehst du die Farben, wie sie schimmern? Kannst du die Farben sehen? Siehst du den Wagen, wie er glänzt? Siehst du den Wagen, wie er glänzt? Du fragst dich, wann bist du Gewinner? Die Frage ist wann? Die schönen Tage sind begrenzt. Sind die Jahre vergangen? Denn diese Narben sind für immer. Diese Narben immer. Sind für immer. Diese Namen sind für immer. Diese Namen sind für immer. Alles gefickt, Alter. Kuto Maggio. Stresserblick 2. Vor 3 Jahren kam Stresserblick. Fick Rap, ich hab immer ein Messer mit. Die Heimat in den Tattoos drin. Wer sagt, dass wir nicht mehr Ghetto sind? Ich sprech aus der Vogelperspektive. Gewöhn dich dran. Denn dort, wo ich steh, kriegst du Höhenangst. Inhalier, gratis Kostprobe. Bling, trotz mangelhafter Kopfnote. Es wird jetzt Zeit vorzugehen. Lass uns gehen. Ich brauche keine Bonität, denn ich hab Dealerscheine in meinem Portemonnaie. Ich nehm dich mit auf eine Odyssee. Let's go. Lass uns gehen, begleite mich auf eine Odyssee. Lila mich ein in mein Portemonnaie. Coupé AMG und kein VW. Es fühlt sich so gut an mir dort, wo ich steh. Ey, dort, wo ich steh. Perfekter Ausblick hier. Banger Imperium. Und du fragst mich, warum bringst du kein Album mit Maggio raus? Adobe Kid sagt, ihr seid zu breit und passt auf kein Cover drauf. Während du mit Aussagen andere belastest, ist jeder in meiner Bande bewaffnet. Ich schlage dich in die Krankengymnastik, Rheumatraining, Hanteln aus Plastik. Hanteln aus Plastik. Yeah, yeah. Jetzt kommt Emma, wer ist Adonis? Ich brauche kein Testo, die Muskeln wachsen konisch. Ich komm in dein Wohnsitz, alles was ich haben will, das hol ich. Mein Wagen ist ein Sechser, wie Modric. Logisch, grazil, wie ein Panther, stabil, wie ein Panzer. Bendy, komm zu mir, du verdienst einen anderen. Yeah, ich brauche auf Fotos kein Insta-Filter. Und Bitches bringen Großsongs wie Chimperator. Mit dem ersten Album kam der Bodybuilder-Hype. Das Portemonnaie wurde dicker. Got money on my mind. Hast du Money, hast du Bitches. Und Bitches wollen Fame. Hast du Fame, bist du wichtig. Und wichtig heißt händisch, dein Straight-Out aus dem Benz. Schwarzer Benz, ich bleibe dieser Räuber. Mein Wagen hat mehr Wert als ein Familienhäuser. Roll mit prolligen Reifen. Du willst deiner Bitch ein Geschenk kaufen. Doch siehst sie entlaufen wie bei einem Hollywood-Streifen. Jetzt muss der Prolo erstmal klarkommen. Mach auf Partystress wie Carnivores. Bin abgehoben, so wie Carlson. Yeah. Wenn ich mit dir rede, empfindest du nur Druck. Ja, stimmt. Mir sind manchmal Dinge rausgerutscht, die ich eigentlich niemals sagen wollte, weil sie dich verletzen. Deshalb sah ich immer Tränen und nicht dein Lächeln. Wenn ich könnte, würde ich es ändern. Doch heute schaust du mir in die Augen, so wie ein Fremder. Wie oft gab es Streit durch die Lügen deiner Freundin. Ich habe nicht gelogen, als ich sagte, dass ich treu bin. Brudi, wie läuft's? Wie soll es laufen, Standard? Lang nicht gesehen, wir dachten, du wärst ausgewandert. Ich komm grad aus Mailand vom Shoppen mit den Weibern. Was geht bei dir? Ich hab am Wochenende Freigang. Für ein Strandhaus mit Pool hab ich einen Bankraub versucht. Mittlerweile bin ich mit jedem Pfandhaus per Du. Warum hast du nichts gesagt? Ich hätte dich im Knast doch besucht. Ach, ist nicht schlimm, Bruder. Leih mal jetzt ein 50er, Wallah, kriegst du nächste Woche. Steig in die nächste Bar, Gedanken treiben mich. Ich leer das 10. Glas, ich mache reinen Tisch. Aber nicht mit meinem Leben. Meine Frau sitzt zu Hause und er trinkt in ihren Tränen. Sie träumt von Ehe. Du hast doch alles, was du brauchst. Ihr fehlt die Nähe, ihr Mann ist nie zu Haus. Arrogant, ein Pimp so wie Pharrell Williams. Ich hab ne Plattform wie der Hintern von Paris Hilton. Fick deine Ma und lass deine Sister mit Handy filmen. Steig in den Jet und überwinter auf fernen Inseln. Niemals aufgeben, Mann. Und dafür steht dieser Song. Yeah. Es ist schon spät, ich bin immer noch wach. Ich bin unterwegs, denn ich finde keinen Schlaf. Für jedes Problem gibt es immer einen Plan. Die Dunkelheit vergeht und der Himmel wird stopp, klar. Stopp, stopp, stopp. Wir waren immer Jungs von der echten Sorte. Und wenn ich gehen muss, wären das meine letzten Worte. Wir waren höflich und konnten auch Respekt zeigen. Doch kam uns einer schief, gingen wir drauf mit nem Brecheisen. Ich bin immer noch mit den gleichen cool. Immer noch. Jetzt will jeder dazugehören, doch der Kreis ist zu. Der Kreis ist zu. Verstehst du, was ich mein? Das war mein offizielles Snippet zu meinem besten Album, was ich jemals gemacht habe. Auge des Tigers. Ich danke meinen Fans, die sich alle dieses Album bestellt haben und es sich noch kaufen werden. ADT. Das ist das Banger Imperium. Das ist das Banger Imperium. Das ist das Banger Imperium. Das ist das Banger Imperium. Ja, hier bunkert man Coca im Rover. Hier schlägt man Ronnie Coleman ins Koma. Ich zieh dich ab, was für Wurzel ziehen. Hier wird der Kurs gespenst.